Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Durch das World Wide Web zu surfen, das ist reine Illusion. Man mag sich zwar einbilden, sich direkt von einer japanischen Messe über Produktneuheiten zu informieren oder ein Video unmittelbar von einem New Yorker Produzenten herunterzuladen. In Wahrheit aber kommt das meiste, was man auf dem PC oder mit dem Smartphone zu sehen bekommt, aus Rechenzentren in Frankfurt am Main, weil es dort zur Auslieferung in Deutschland mehr oder weniger zwischengelagert wird. Darüber will ich jetzt mit Achim Killer sprechen. Achim, welche Internetunternehmen speichern denn ihre Inhalte in Frankfurt zwischen? Alle großen zumindest. In Frankfurt befindet sich der DZIX, der größte Internetknoten der Welt. Da kommt an, was deutsche Surfer so sehen wollen. Und damit schnell geht, wird es vor Ort möglichst nahe am Medienkonsumenten zwischengespeichert. So halten es die Zugangsprovider wie die Telekom, Inhalteanbieter wie Google und vor allem CDNs, Content Delivery Networks. Akamai ist da das bekannteste. Hat 240.000 Server rund um den Globus verteilt, quasi an den Rand des Internets gestellt. Und dadurch hat sich das Netz in den letzten 20 Jahren dramatisch verändert. Warum das? Naja, Akamai sagt, bis zu 30% der Daten würden die Internetnutzer von seinen Servern beziehen. Es gibt noch andere Anbieter und es werden immer mehr. Die einschlägigen Konzerne mischen mittlerweile mit, Amazon und Microsoft beispielsweise. Und die kleckern nicht bloß, die klotzen. Das heißt, man kann sagen, dass sicherlich über die Hälfte der Daten aus Content Delivery Networks bezogen wird. Die haben sich zwischen Nutzer und Netz geschoben. Und das aus nachvollziehbaren Gründen, denn ein Großteil des Internetverkehrs besteht mittlerweile aus Videos. Und die sollte man ja nicht bei jedem Aufruf um den halben Globus transportieren, sondern tunlichst nahe beim Konsumenten vorhalten. Darüber hinaus schützen Content Delivery Networks aber auch gegen die in jüngster Zeit ziemlich überhandnehmenden Angriffe von Botnetzen. Sie machen also das Netz schneller und sicherer. Ein Überblick. Ein Content Delivery Network besteht aus möglichst vielen Servern, den CDN-Knoten. Sie sind auf die Rechenzentren verschiedener Internet-Service-Provider verteilt. Auch Software gehört dazu, die den Inhalt von Webseiten sortiert. Und zwar in Multimedia-Dateien und HTML-Code, in sogenannte statische Elemente, die für alle Besucher gleich sind, und in dynamische, also besucherspezifische. Statische Elemente kopiert die Software auf die CDN-Knoten. Surfer, die darauf zugreifen, werden statt zur eigentlichen Website zu einem möglichst nahen CDN-Knoten umgeleitet, sagt Carsten Dessler, Technikchef beim Frankfurter CDN-Betreiber Link11. Das funktioniert so, dass bei einem Besuch der Webseite im Endeffekt ein Besuch der CDN-Node gemeint ist. Und die CDN-Node schaut dann einmal eben, ob gewisse Contents schon auf der lokalen Festplatte existieren. Wenn ja, werden sie von dort aus direkt ausgeliefert. Wenn nicht, dann spielt die CDN-Node quasi als Proxy-Server eine Verbindung zu dem Backend-Server, wo die eigentliche Webseite liegt, vor, schaut sich den Content an, analysiert ihn, optimiert ihn und leitet es dann an den Client, der die Webseite original angefragt hat, wieder zurück. Auf dreierlei Weise beschleunigen Content Delivery Networks den Zugriff auf Websites. Die erste Kategorie ist das Speichern auf lokalen Nodes von statischen Inhalten. Das können Bilder sein, das können Videos sein, das können Audio sein. Das zweite ist die Transportoptimierung von dynamischen Inhalten. Und das dritte ist auf jeden Fall die Optimierung des dynamischen Contents an sich. Dabei geht es darum, dass zum Beispiel aus einem JavaScript die Kommentare rausgelöscht werden und dort eben eine Optimierung unter einer Veränderung des Inhaltes vorgenommen werden kann. Dadurch, dass große Multimedia-Dateien aus dem Rechenzentrum eines örtlichen Internet-Service-Providers geladen werden, statt aus dem des Website-Betreibers in Übersee, wird der Zugriff darauf enorm beschleunigt. Und die Optimierung des Transportprotokolls für eine spezifische Verbindung sowie für die dynamischen Inhalte einer Seite bringt zusätzliche Geschwindigkeit. Darüber hinaus lassen sich mit Hilfe von Content Delivery Networks auch Denial-of-Service-Angriffe abwehren. Wenn viele Bots oder Zombies, also mit Schadsoftware infizierte Rechner, gleichzeitig auf eine Website zugreifen, um sie zu überlasten, dann können auch diese Zugriffe auf viele CDN-Knoten verteilt werden. Der Angriff läuft so ins Leere. Um den Internetverkehr zu leiten, muss ein Content Delivery Network ihn kennen. Daher bemerkt es auch Anomalien frühzeitig. Unser Ansatz beruht darauf, dass wir einen durchschnittlichen Benutzer einer Webseite erlernen. Das heißt, wir versuchen vorherzusagen, wie sich ein Benutzer oder ein Besucher auf einer Webseite verhält. Und da geht es dann darum, dass wir nur Leute oder nur Besucher rausblocken, die nicht oder am ehesten nicht unserem durchschnittlichen statistischen Modell entsprechen. Denn bei einem Besucher, der sich wie der Durchschnitt verhält, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Menschen. Wer sich aber eigenartig verhält, kann auch ein Bot oder Zombie sein. Und wenn eine Website droht, überlastet zu werden, dann werden potenzielle Zombies erst einmal ausgesperrt. Content Delivery Networks beschleunigen und sichern den Internetverkehr. Achim, wieso hat sich eigentlich durch diese CDNs das Netz verändert, wie Sie sagen? Naja, es ist ein Verteilnetz geworden. Über die Hälfte der Daten wird über CDNs ausgeliefert. Wir haben das jetzt immer als Content Delivery Network aufgelöst. Andere Bezeichnung dafür aber ist Content Distribution Network. Das sagt der Name schon, Verteilnetz. ADSL, der heute übliche Breitbandzugang, der ist für Verteilnetze entwickelt worden. Er hat sich als die Technik erwiesen, die der tatsächlichen Nutzung des Internets am besten gerecht wird. Ja, und ist das jetzt ein Problem? Schon. Schauen Sie sich die Netzneutralität an, die gerne hochgehalten wird. Alle Datenpakete müssen gleichberechtigt von einem Netzknoten zum nächsten transportiert werden. Ja, das nützt wenig, wenn das eine Datenpaket über ein Dutzend Knoten muss und das andere gleich auf dem Knoten gespeichert wird, der dem Server am nächsten liegt. Und wer profitiert davon Ihrer Ansicht nach? Na, die üblichen Verdächtigen halt, Google beispielsweise. Der Deal bei Googles Accelerated Mobile Pages beispielsweise, der besteht darin, dass Medienunternehmen ihre Webartikel so gestalten müssen, wie Google das gerne hätte. Und wenn sie es tun, dann werden sie in Googles Rechenzentren gehostet, will sagen, über das konzerneigene Content Delivery Network ausgeliefert. Für die Verteilung großer Dateien eignet sich ja eigentlich auch die sogenannte Multicast-Technik, die im Internet möglich ist. Also wenn ein Absender an mehrere Empfänger gleichzeitig Daten schickt. Das hat sich aber irgendwie nicht durchgesetzt, oder? Multicast wird eingesetzt, wenn ich von meinem Zugangsprovider Internetfernsehen beziehe. Also innerhalb von dessen Netz. Über die Netzgrenzen hinweg funktioniert es nicht, weil die Router nicht standardisiert sind. Den Schutz von Botnetzen haben Sie ja auch angesprochen im Zusammenhang mit CDNs, den diese CDNs auch bieten. Wie gut ist der? Naja, bislang haben CDNs gehalten und Zombie-Attacken abgewehrt. Aber vor 2 Jahren, da hat mal ein Botnet namens Mirai angegriffen. Das waren ein paar Millionen infizierte Gadgets im Internet der Dinge. Überwachungskameras, Videorekorder, Babyphones. Und da hat dann auch Akamai aufgegeben. Sowas wird es wohl künftig öfter geben, wegen aller möglicher schlecht gesicherter Dinge im Netz. Es sind einfach zu viele, wenn sie infiziert sind. Und die können dann auch von ein paar tausend Servern nicht abgewehrt werden. Über Content-Delivery-Netzwerke sprach ich mit Achim Killer. Danke sehr.